ein Freund marschiert, frei und groß durch das Land. Vorbei, vorbei, der alte Streit, der Kamerad gibt dem Kamerad die Hand. Frohe Lieder klingen durch die Reihen, wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und groß geht hier zu Deutschland. Die deutsche Arbeitsfront geht Hand in Hand. Frei und groß geht hier zu Deutschland. Die deutsche Arbeitsfront geht Hand in Hand. Morgen bricht herein und die Sonne lacht so hell. Ein Schritt geht durch das Land. Der Hammer dröhnt und die Räder laufen schnell. Hohe Lieder klingen durch die Reihen. Wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und froh sind wir für Deutschland Land. Die deutsche Arbeit kommt in Hand in Hand. Frei und groß sind wir der deutsche Plan. Die deutsche Arbeit kommt in Hand in Hand. Der Mann, der stirbt, der Mann, der baut, die bezwingen alle Not. Die Felder, Wälder wachen auf. Der Bauer gibt dem deutsche Volk das Brot. Rote Lieder klingen durch die Reihen. Wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und groß ist hier der deutsche Land. Die deutsche Arbeit kommt in Hand in Hand. Frei und groß sind wir für Deutschland. Die deutsche Arbeit kommt in Hand in Hand. Die Fahnen leuchten uns voran, Adolf Hitler wird getan. Sieg heil, den Hakenkreuz, in Freude breit, denn so groß ist ihr Gelag. Rohe Lieder klingen durch die Reihen, wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und groß ist hier der deutsche Plan. Die deutsche Arbeit voll geht Hand in Hand. Frei und groß ist hier der deutsche Plan. Die deutsche Arbeit voll geht Hand in Hand.